Zum Tag des leuchtenden Sterns besichtigten die Botschaftsmitarbeiter verschiedener Länder für Kultur und Freundschaft in der TVRK am 15. Februar das 21. Kim Jong-il Festival. Zuvor waren sie im Historischen Museum der Jugendbewegung.